gibt in diesem Land. Denk an deinen Stolz, benutze deinen Verstand. Lass dich nicht belügen, lenke selbst dein Leben. Spuck in ihre Gesichter, lass dir die Gedanken nicht nehmen. Im Herzen wird es leben, unser deutsches Vaterland. Helden sein, wir haben es in der Hand. Im Herzen will es leben, unser deutsches Vaterland. Lasst uns deutsche Helden sein, wir haben es in der Hand. Wir haben es nicht.